der Andreas und ich, wir zwei beide, wir waren mal wieder für euch in Nürnberg unterwegs und zwar waren wir beim BRK. Ja, also beim Roten Kreuz. In Nürnberg. Die verkaufen da gebraucht waren in der Sulzbacher Straße, schön merken. Ganz in der Nähe von der U-Bahn übrigens. Und wir haben da mal vorbeigeschaut und haben uns von Herrn Carsten Kochlowski, der da mehr oder weniger die Abteilung leitet, einfach mal rumführen lassen. Ich spiel mal den Bericht ab, wa? Ja, hallo, mein Name ist Carsten Kochlowski. Ich bin hier beim Roten Kreuz, stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung Gebrauchtwaren und Wertstoffe. Ich selbst bin 23 Jahre im Roten Kreuz. Bin in meiner Abteilung für 86 Mitarbeiter verantwortlich. Also hier sind wir in unserem Gebrauchtwarenladen. Da war früher die Blutspende von Nürnberg drin. Die sind 1999 raus als Mieter hier beim Roten Kreuz. Und da wollten wir die Räume erst weiter vermieten. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, einen Gebrauchtwarenladen zu installieren. Und, jetzt nochmal zu den Klamotten. Also das ist dann hauptsächlich aus den Containern oder kriegt ihr dann so auch noch was angeliefert? Na, also am Anfang war es ausschließlich aus den Containern und ganz selten eher, dass Leute gekommen sind, was abgegeben haben. Mhm. Und umso publiker wir geworden sind, umso länger. Jetzt kommt schon wahnsinnig viel auch den Kunden direkt angeliefert. Zu diesem Ladengeschäft gehört auch noch eine Sortierung an Lagerräume. Und da könnten wir jetzt mal hingehen. Hier kann der Kunde abgeben und wenn die Öffnungszeiten vorbei sind, steht da vorne der Container, dann können die Kunden ihre Waren, die sie abgeben wollen, dort einschmeißen. Okay. Da wird dann früh morgens leer gemacht von unseren Mitarbeitern. Ja, und ist das meiste, das dann angeliefert wird, ist es tauglich? Oder wie macht ihr das dann, wenn er aussortiert? Ja, hier ist die Sortierung. Frau Tribus. Guten Morgen. Morgen. Wie viel Ware, wie ist denn das prozentuale Verhältnis von guter Ware beim Sortieren und welche, die wegkommt? Naja, früher war es besser. Jetzt in dieser Zeit geht es schon, wann wir haben angefangen, das war besser. Jetzt in die Zeit geht es ein bisschen runter. Aber 30-40% aus der Ware wird raussortiert. Und die kommt dann in den Altkleidercontainer rein? Die wird dann wieder in Säcke, da draußen in so einen Anhänger und dann in den großen Kleidercontainer, der zur Kleidersammlung wieder geht. Aha, okay. Mhm. Und die andere Ware wird dann aufgebügelt auf so eine Kleiderständer, wie Sie da sehen. Mhm. Also das wird gewaschen, angeliefert, nee, oder? Nicht. Ja, gewaschen. Das ist eigentlich. Wir schauen, dass die Klamotten sind ganz sauber. Mhm. Kein Flecken, kein nichts. Darf auch nicht kaputt sein bei uns. Wirklich, wirklich. Alle Knöpfe, alles, kein Loch, nichts. Dass die Klamotten sind ganz, ganz in Ordnung. Mhm. Und wann ist etwas nicht in Ordnung, dann packen wir in die Säcke und dann kommt das weiter. Aber bei uns im Laden, sie sind nur gute Sachen. Mhm. Saubere Sachen. Ja. Aber sie sind gewaschen und gereinigt oder so, das wissen wir nicht. Okay, aber Sie bügeln es auf? Ja, wir bügeln das alles auf, zeichnen wir das alles aus. Jede Klamotten hat seinen Preis und kommt das alles in den Laden. Wie wird der Preis ermittelt? Naja, die Preise sind so, dass zwischen, wann geht das, die Kinderklamotten oder so, vom 1,99 bis 4,99, 5,99, das kommt drauf, welche Teile hast du. Weil ja, und die Preisfindung war damals ganz einfach. Erstmal so bei uns, ja. Daumen mal Pi. Und dann, wie der Mensch so schön sagt, verlangen kann man alles, was man erzielen kann, sieht man dann. Und dann hat man gesehen, so und so geht die Ware und dann hat sich der Preis so aus der Erfahrung her gebildet. Ja. Okay, und müssen Sie dann, das wird ja extra angemeldet sein, ne? Müssen Sie dann Gewinn erzielen? Oder sagt ihr, es muss sich einfach tragen? Nein, wir sind eine Abteilung mit 100 Mitarbeitern, ja, sind organisiert wie ein mittelständisches Unternehmen, demzufolge auch voll steuerpflichtig. Mhm. Ja, und die Mittelbeschaffung ist eine originäre Aufgabe des Roten Kreuzes, weil ja diese ganzen Sachen wie Betreuung von alten Leuten und Krankenpflege, das muss ja bezahlt werden. Und darum muss auch immer von Spendengeldern allein funktioniert es nicht. Mhm. Und da muss man halt sehen, dass man Gewerbe findet, wo man Geld verdienen kann. Und wir haben unter anderem ja diesen Gebrauchtwarenladen, dann haben wir oben ja das Möbellager. Könnten wir auch nochmal hier gehen. Ja, können wir. Und dann haben wir ja noch eine Gebrauchtwarenhalle in Langwasser. Außerdem betreiben wir für die Stadt Nürnberg 6 Wertstoffhöfe in Nürnberg. Ja. Machen noch teilweise die Papiersammlung, Dosensammlung, haben 11, 26 Tonner LKWs und 15 Sprinter im Einsatz. Ja, also. Aber das ist halt, die denken immer alle, bei uns ist alles ehrenamtlich. Aber unsere Mitarbeiter sind alle bezahlt, angestellt. Ja. Ist da vorne irgendwo ein Lichtschalter noch? Hier ist einer. Oh, ja. Das Problem ist die Lagerhaltung. Das ist eine ganz wichtige Sache für uns. Weil man kann nicht bloß oben aus dem Laden leben. Dann ist irgendwann mal leer, dann kommen sie mit der Sortierung nicht hinterher. Das sind alle so. Stofftiere. Und das wird dann einfach, wenn was jetzt frei ist. Jetzt kommt ja irgendwann der Saisonwechsel. Jetzt ist ja alles noch Sommerware oben. Okay. Und jetzt ist ja dann irgendwann vorbei, September, wenn es dann kälter wird. Dann kommt die Winterware nach oben und die Sommerware nach unten. Das wird oben gleich. Ja, so. Und dann ein Teil der Ware, also beziehungsweise das wird quasi, das ist gar nicht alles, was hier verkauft wird, sondern es wird auch noch was an eine Firma abgegeben, oder wie war das? Habe ich das richtig verstanden? Ja, nein, wir betreiben da draußen 650 Kleidercontainer-Standplätze. Mhm. Die Ware wird verkauft an eine Firma in Bayreuth. Ja? Und 2% aus der Ware, das ist vertraglich, dass die das Stadtgebiet Nürnberg haben und wir die für die sammeln. Mhm. Und vertraglich dürfen wir aus dieser Sammelware 2% rausziehen. Ja, das war jetzt im Prinzip dieser Gebrauchtwagenladen. Und weil der so gut angelaufen ist, hier war früher ein Modegeschäft drin, ist auch rausgegangen, haben wir gesagt, naja, man könnte ja von den Wertstoffhöfen Bücher sammeln, die da abgegeben werden, und einen zweiten Laden aufmachen. Und das war dann jetzt vor 10 Jahren. Da ist dieser Bücherladen hier entstanden. Und hier ist eine ganz andere Kundenklientel als im Kleiderladen, weil Bücher sind teuer geworden. Da kommt auch mal ein Herr Doktor und nimmt sich ein Buch, weil es in seiner Sammlung fehlt. Oder, ja. Und hier in dem Bücherladen war es genauso wie im Kleiderladen. Anfangs kamen die ausschließlich von den Wertstoffhöfen. Und mittlerweile bringen die Kundschaft so viel. Ja, da waren wir. Also, das hilft uns schon viel, ja. Genau, und also quasi der, im Endeffekt abzüglich der Löhne dann, der Gewinn, der wird dann quasi für das Rote Kreuz verwendet, für die... Richtig. Wir dürfen am Jahresende, das ist in der Satzung so drin, ja, müssen wir unseren ganzen Gewinn dem Kreisverband. Also wir sind am Jahresende mit unserer Abteilung nur auf Null. Mhm. Ja, und das ganze Geld geht in die Sozialarbeit. Mhm. Und nachdem wir uns Kleiderladen und Buchladen angeschaut haben, sind wir noch in den Innenhof gegangen. Dort gibt es nämlich sogar einen Möbelverkauf und sogar so ein paar flohmarktartige Kleinstartikel. Und die Ware ist hier so, da kann jeder Nürnberger bei uns anrufen, einen Termin ausmachen, dann kommt der Mann aus dem Möbellager, schaut sich die Möbel an. Wenn er sie gebrauchen kann, nehmen wir sie gleich mit. Wenn nicht, lassen wir sie stehen. Und die Ware hier, die ist aus Wohnungen, aber größtenteils von den Wertstoffhöfen der Stadt. Also, wenn ich das jetzt sage, das ist nicht gelogen. In den 23 Jahren, die ich das hier mache, es gibt nichts, was es hier noch nicht gegeben hat. Von der originalen Billardlampe über Bang & Olufsen Fernseher, als noch der High-End-Geräte waren, alles. Die merkwürdigsten Anekdoten gibt es da. Ja, da haben wir mal eine Wohnung geräumt von irgendeinem Herrn Professor, der ist nach Hamburg gegangen, dann hat ein Umzugs-LKW seine Schrankwand nicht mehr reingepasst. Die hat 6.000 Euro gekostet. Die hat uns dann einfach da gelassen, weil sie nicht mehr in den Umzugswagen gepasst hat. Und das ist jetzt die Kleinware für Montag früh, die wir vom Wertstoffhof geholt haben. Das ist dann die Leute fangen um 6:30 an. Ja, um 9 Uhr macht der Laden auf. Bis um 9 Uhr musste da ordentlich hinten wieder alles gemacht werden. Weil jetzt sieht es ja aus wie Kraut und Rüben. Wenn die Kunden durch sind nach der Öffnungszeit, sieht es aus wie Kraut und Rüben. Ja, das ist natürlich hier so ein bisschen... Da muss man... Es lädt halt auch den Wühl... Zum Wühlen ein, Christian. Ja. Ne? Das ist ja halt das hier schon. Das ist ja so ein bisschen Flohmarkt-Feeling. Das Flohmarkt-Feeling, stimmt. Wir veranstalten ja außerdem auch einmal im Monat einen Flohmarkt hier. Da ist das ganze Parkdeck, was Sie gesehen haben, leer. Und dann ist da Flohmarkt. Okay. Ja, hier sind dann überall Flohmarktstände. Ja, ja, das. Sagen Sie, können Sie sich an einen Höhepunkt erinnern in diesem Zusammenhang mit den Wertstoffsachen? Irgendwas, woran Sie sich besonders gern erinnern? Gern. Leider Gottes bleiben mir immer bloß die doofen Sachen in Erinnerung. Gell? Ja, dass wir einen toten Affen im Kleidercontainer hatten. Einen toten Affen? Dass wir eine Handgranate auf einem Hof hatten und dann die Munitionsbergungskommando aus München kommen mussten, weil wir den ganzen Hof gesperrt hatten und die Kunden evakuieren mussten. An so eine Sachen kann man sich erinnern. An Highlights. Ja, ein Highlight kann ich mich erinnern. Da haben wir eine Wohnung in der Knauerstraße geräumt und da waren nur Antiquitäten drin, also von der Kleinware her. Rosenthal, Hutschneu, aber voll bestellt, gesammelt, dass wir hier einen extra Verkauf machen mussten, weil es so viel war, dass wir extra Stände hatten, wo nur zwei Mann drauf aufpassen mussten, dass keiner. Aber das war einmalig in der Zeit, ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Herr Kochlowski, für das nette Interview, das wir mit euch machen durften oder mit Ihnen machen durften. War recht interessant, oder? Es war eine Führung durch dieses ganze Haus da. Wir sind ja Trepp auf, Trepp ab, durch Gänge in drei verschiedene Läden, in diese Möbelhalle. Also es ist wirklich, es gibt sehr viel zu entdecken dort und sehr interessante Stücke zu kaufen. Ja, was mir jetzt aber nur einfällt, Weber, was ich dir schon immer gesagt habe, entsorgt deine toten Affen bitte nicht im Altkleidercontainer, ja? Ja, aber wo hätte ich sie denn langsam sollen? Ja, bitte, ja. Im Altkleidercontainer vom BRK. Ich glaube, es geht langsam los. Ja, die sperren es nochmal ein. Ja, aber du brauchst was sagen, ich, ja? Ich? Ja, du mit deiner ach so tollen Handgranatensammlung, ja? Die liegen bei dir zu Hause rum und dann lässt sie wieder irgendwo an irgendwelchen Parkplätzen rumliegen. Warte mal, die habe ich in Kleider eingewickelt gehabt und nicht auf einem Parkplatz rumliegen gehabt. Ja, aber also, das bitte. Geht doch nicht. Das ja. kannst du doch nicht machen. Ja, die Leute gut. flippen ja, aus. Ja, hast schon recht. Also pass auf, wir einigen uns da drauf. Du tust keine tote Affen mehr rein und ich schmeiß mal halt Handgranaten halt irgendwo an den Ski. Ja, na hoffentlich. Metallcontainer vielleicht das nächste Mal.